Also ich hätte es gerne nochmal bis zur anderen Idee. Also nach einer. Ich hätte das jetzt gerne noch mal ein bisschen auseinander dividiert, und zwar einmal die Diskussion darüber, was nach einem Zusammenbruch des Kapitalismus irgendwie möglich ist oder so. Das heißt, inwieweit Subjekte daran beteiligt sein müssen, an der Auflösung der bestehenden Zustände und der reinen Analyse, ob der Kapitalismus zusammenbricht. Und da interessiert mich eigentlich weniger die These, ob jetzt irgendwie der Kapitalismus nur überwunden werden kann durch, nennen wir es mal, Aufklärung, also durch Aufklärung von einzelnen Subjekten, oder ob der wirklich einen Mechanismus in sich birgt, der dann zum Zusammenbruch führt, sondern mich würde jetzt mal wirklich interessieren, wie kann man diese Frage überhaupt klären, ob die Krise jetzt eine besondere Krise ist oder irgendwie nur eine Krise innerhalb einer ganzen Bewegung, die letztendlich infinitesimal ist, also immer weitergeht. Halt. Das sind die Grünen, die sie anderen mitteilen, damit sie zur Sache stehen und auch den Arbeiterkampf oder sowas mit befördern. Dann ist es nicht ein Los, sondern dann ist es das Mittel, der Weg, Leute zu sammeln, die sich gegen das Zeug auflehnen, wo es immer geht. Es ist kein Bloß. Und vor allen Dingen kann man das bloß nicht zu einer welthistorischen Chance, Begebenheit und so weiter ins Verhältnis setzen. Das ist inkommensurabel, das ist nie aneinander zu vergleichen. Miteinander in Verbindung zu bringen, noch nicht mal. Also überlegt mal, ob so ein Hinweis was nützt. Also ich wollte jetzt einfach nur mal kurz nachfragen, was du jetzt eigentlich gewollt hast. Wolltest du jetzt drüber reden, über das Problem, ob jetzt eine tatsächlich eine absolute historische Schranke erreicht ist oder ob es eben sozusagen auf ein neues, vielleicht nach einem Entwertungskrach, eine neue Akkumulationsära des Kapitals wie gehabt entstehen kann. Ich wollte eigentlich nur ganz restringiert auf die eure beiden Positionen nochmal haben. Welche Gründe sprechen dafür, dass diese Krise eine entscheidende Krise des Kapitalismus ist? Und welche Argumente sprechen dafür, dass das eine ganz normale Krise in der ganz normalen Verlaufsform des Kapitalismus ist? Ich wollte das eben ich wollte das abkoppeln. Ich wollte genau diese Fragestellung, was danach kommt, die wollte ich genau davon abkoppeln. Das war eigentlich meine Intention. Ich wollte das nicht verbinden oder so. Sondern man könnte ja immerhin behaupten, es hat einen Sinn zu fragen, das wäre eine andere Fragestellung, die ich aber nicht beantwortet haben möchte. Muss erst eine Krise vorliegen, damit das System überwunden werden kann. Also muss eine immanente Krise vorliegen oder muss das nicht so sein? Halt so. Aber was mich interessiert, ist wirklich, welche Argumente sprechen dafür, dass das jetzt eine spezielle Krise ist, eine bestimmte Krise, die den Kapitalismus zerstören kann? Oder ist das einfach eine Krise, die mit den ganz normalen Mitteln, die der Kapitalismus schon zur Verfügung hat, wieder bewältigt werden kann? Halt? Das war meine Frage. Also, ich habe ja, es ist vielleicht ein bisschen untergegangen in dem Hin und Her, versucht, einige Argumente zu bringen, warum es eine absolute historische Schranke ist, die sich da auftut. Was natürlich nicht heißt, zum Beispiel, dass irgendein Finanzmarktzusammenbruch, der kann auch partikular sein, wir haben schon etliche, nicht? Wir haben den Zusammenbruch von Mexiko mittlerweile schon zweimal gehabt, Anfang der 80er und 1994 auf der Finanzmarktebene. Wir haben jetzt einen Crash der südostasiatischen Finanzmärkte. Also ich will jetzt nicht darauf hinaus, dass es irgendwann, vielleicht noch vor dem Jahr 2000 oder danach, nicht, irgendein Big Bang der Finanzmärkte gibt und dann ist alles aus. Sondern das Argument war ja auf einer anderen Ebene angesiedelt, nämlich, dass wir, um es mal so zu sagen, in eine Epoche eingetreten sind, wenn man mit Epochen des Kapitalismus grob die verschiedenen Stufen von industrieller Revolution nimmt. Ja? Also erste, zweite, dritte industrielle Revolution, die natürlich auch ungleichzeitig nicht völlig gleichmäßig verlaufen, die aber eben Und das war das Argument, ein was Irreversibles transportieren. Dahinter gibt es keinen Zurück mehr. Und das Argument war, dass die dritte jetzige mikroelektronische Revolution eine Potenz in sich birgt, die die Rationalisierung und Automatisierung, also das Herausnehmen von Arbeitskraft, von lebendiger Arbeit aus dem Produktionsprozess und ihre Ersetzung durch wissenschaftlich-technische Agenzien, das, was ja der Marx schon im letzten Jahrhundert als Logik aufgemacht hat, ja, die diesen bisherigen relativen historischen Kompensationsmechanismus, nämlich dass zwar pro Produkt weniger Arbeit für ein Produkt nötig ist, dass insofern Arbeit überflüssig wird, dass aber dadurch, dass mit dieser gesteigerten Produktivität sehr viel mehr Produkte sehr viel billiger hergestellt werden können, dieser Verwohlfeilerungsprozess, dadurch eine Überkompensation entsteht, dass sogar absolut gesehen mehr Arbeitskraft als vorher eingesaugt wird. Dass das aber eine Art Schneeballsystem ist. Und dass dieses Schneeballsystem jetzt, das ist der basale Prozess, durch die mikroelektronische Revolution deswegen zum Stillstand kommt, weil jetzt die Rationalisierungspotenz schneller läuft als die Expansionsfähigkeit des Kapitals. Das war das Argument. Und natürlich hat es dann Verlaufsformen, das ist klar. Eine Verlaufsform ist, dass sich diese Qualität der dritten mikroelektronischen Revolution verschränkt mit dem Problem der Ausdehnung der Staatstätigkeit. Aus auch den genannten Gründen, je mehr Marktwirtschaft, desto mehr Staatstätigkeit. Das aber gesellschaftlicher Konsum ist und dieses Missverhältnis, das Problem, dass der kapitalistisch gesehen unproduktive gesellschaftliche Konsum ansteigt, nur so lange ausgehalten werden konnte, wie auch die produktive Expansionsbewegung des Kapitals noch anhielt, dass da jetzt sich eine Schere auftut. Ja? Das war das zweite Argument. Und das dritte war, dass dieser Prozess gleichzeitig seine Verlaufsform nimmt, sich verschärft und gleichzeitig hinausgeschoben wird durch die Generierung von fiktivem Kapital, was wiederum gewisse Vorbedingungen hat. Eine Vorbedingung ist die Entsubstantialisierung des Geldes, dieses Abkoppeln vom Gold. Die zweite Bedingung ist eben die schrankenlose Expansion des Staatskredits als eine Form des fiktiven Kapitals. Und die dritte, was man jetzt schon Verlaufsform nennen muss, das ist das Abheben eines spekulativen Überbaus. Wenn man von normalen Krisen, in Anführungsstrichen, so viel gibt es da nicht. Manche Krisentheoretiker, die tun so, als hätte das Kapital schon 1000 Krisen hinter sich und würde schon 1000 Jahre existieren. Es ist ja ein ungeheuer dynamisierter, historisch gesehen relativ kurzer Prozess und in dem hat es eine Handvoll Krisen nennenswerter Art, die mehr als bloße Konjunkturschwankungen waren, gegeben. Und jedes Mal war ein Moment dieser Krise das, was der Marx als Überakkumulation beschreibt. Das heißt, dass eben eine neue Stufe von Expansionsfähigkeit noch nicht erreicht ist, zurückfließende Gewinne aus realer kapitalistischer Produktion, also aus kapitalproduktiver Produktion, nicht mehr ausreichend reinvestiert werden können, in den Finanzüberbau drängen, denn das ist ja heißes, das Geld ist heiß, es muss sich weiterverwerten, nicht? Und verwertet sich dann im Prozess der Spekulation fiktiv weiter. Jedes Mal, wenn sowas passiert ist, in der Gründerzeitkrise, als die Eisenbahnspekulation krachte, in der Krise, als der spekulative Prozess von Mitte der 20er Jahre bis Ende der 20er Jahre zu Ende gegangen ist. Jedes Mal hat es nach relativ kurzer Zeit gekracht. Ja? Und unter den Bedingungen der Entkopplung vom Gold, der Transnationalisierung von Finanzmärkten, die jetzt nicht mehr unter der Hoheit von nationalstaatlichen Geldkontrollinstitutionen stehen. Die Notenbanken haben überhaupt keine Kontrolle mehr, vor allem nicht mal über ihr eigenes Geld. Nicht? Das habe ich vorhin nicht weiter ausführen können, weil nämlich das ist das Problem der sogenannten Euro-Geldmärkte, dass nämlich zum Beispiel in D-Mark Kredite produziert werden, außerhalb des Hoheits des Zugriffsgebiets der Deutschen Bundesbank. Das heißt, außerhalb der, früher war das also so, dass wenn zum Beispiel ein irgendein Geschäft getätigt worden ist und jemand hat Dollars eingenommen außerhalb der USA, dann wurden die prompt wieder umgetauscht in die nationale Währung und es ging dann eben als Devisenreserve der eigenen Notenbank oder es floss zurück in das jeweilige Währungsgebiet. Und jetzt haben sie zur Verselbstständigung dieser transnationalen Finanzmärkte gehört eben, dass in den verschiedensten wichtigen Währungen ein Finanzüberbau entstanden ist außerhalb des jeweiligen nationalen Währungsgebiets, also die sogenannten Eurobanken, das Eurobankensystem. Das ist aber nur ein Aspekt von dem Ganzen. Jedenfalls, das Grundproblem ist, dass sich über dieses Abheben, eben weil die Krise so tief geht auf der produktiven Ebene, in der produktiven Basis, dieses Abheben dieses spekulativen Überbau des Kreditüberbaus also Ausmaße angenommen hat und vor allem eine Zeitdauer angenommen hat, wie nie zuvor in der kapitalistischen Geschichte. Und ein weiterer Aspekt dabei ist eben, wie gesagt, dass die Nationalstaaten die Kontrolle über dieses Geld verloren haben und das wiederum bedeutet, weil sie ja andererseits abhängig sind, ja, von der Kreditzufuhr, ne, die hängen da am Tropf aus den genannten Gründen, sie damit auch sich einem Finanzüberbau gegenübersehen, dem gegenüber sie nicht mehr als die Souveräne auftreten können, sondern wo sie quasi als die Bittsteller auftreten müssen. Und das ist eben genau das Feilschen drum, das Kämpfen drum, dass man selber noch bei diesen entkoppelten Finanzmärkten kreditwürdig ist, weil man das braucht, weil man sonst einpacken kann, als selbst die mächtigsten Nationalstaaten wie die USA. Und das sind für mich alles, zum Teil ist es eben eine theoretische Argumentation auf der Ebene des Kapitals im Allgemeinen, also auf Marx aufbauen, zum Teil ist es aber nicht willkürlich mal hier und da irgendein Detail einfügen, sondern die Indizien auf der Ebene der Weltmarktbewegung, ja, der Oberflächenbewegung, die damit erklärt werden können. Und das ist für mich das Problem. Also damit ist erstmal theoretisch und analytisch dieses Problem festgestellt. Und was das jetzt zu tun hat mit Emanzipation, wie man sich darauf beziehen soll, wie die Menschen darauf reagieren, wie die Konkurrenz sich mit anderen Mitteln fortgesetzt wird und so weiter, das ist in der Tat eine andere Ebene, ein anderes Thema, das stimmt. Ich habe noch mal eine Frage dazu. Also wenn du sagst, dass das eine endgültige Krise ist, dann müsste das ja heißen, dass dann irgendwann der große Crash passiert und dass dann alles zusammenbricht. Also nicht nur diese Finanzebene, sondern auch der Rest von Mehrwertproduktion, der noch vorhanden ist. Warum sollte der denn auch zusammenbrechen? Also es könnte ja auch sein, das würde wahrscheinlich der Karl Held sagen, dass es dann weitergeht, also dass das bisschen Mehrwertproduktion, was da ist, weitermacht und wieder neu aufbaut, sich aufbaut. Also es gibt keinen Rest von Mehrwertproduktion. Es gibt entweder Mehrwertproduktion oder keine, weil die Kategorie des Mehrwerts ist eine gesamtkapitalistische, gesamtgesellschaftliche und es darf nicht verwechselt werden mit betriebswirtschaftlicher Rationalität und mit betriebswirtschaftlichem Vorgehen. Also dass zum Beispiel irgendein Unternehmen betriebswirtschaftlichen Gewinn macht, sagt überhaupt nichts aus über die Situation der gesamtgesellschaftlichen Reproduktion des Kapitals. Entschuldigung, ja? Deshalb habe ich ja jetzt, Rest gesagt, weil du vorhin das so dargestellt hast, als wenn große Teile der Mehrwertproduktion eben das nicht mehr sind, sondern halt eigentlich staatlich geförderte, also im Endeffekt wieder Staatskonsum, also nicht mehr Mehrwert in dem Sinne schaffen. Also das hast du selber so dargestellt, ja, deshalb habe ich das so gesagt. Das Problem ist halt erstens mal, dass der Mehrwert nicht mehr nationalökonomisch erzeugt wird oder wenn er das so weiter das überhaupt je der Fall war, sondern über die Weltmarktvermittlung einem anderen Ausmaß, als das meinetwegen im 19. Jahrhundert der Fall war, als sich die modernen Nationalökonomien konstituiert haben. Und das kann man also beispielsweise, um nur mal ein paar Beispiele zu bringen, wie das aussehen kann. Es kann zum Beispiel sein, dass selbst Großunternehmen eigentlich auf ihrer produktiven Basis, das heißt das Zeug, was sie herstellen und verscherbeln, eigentlich schon gar nicht mehr rentabel arbeiten, eigentlich schon bankrottieren müssten, dass sie aber unter diesen Bedingungen, wie sie momentan existieren, möglicherweise eine clevere Finanzabteilung haben, die also bei dieser Finanzmarktzockerei einfach ein gutes Händchen hat und das Unternehmen in die schwarzen Zahlen zockt. Ne? Das passiert, das gibt's. Nur deswegen kann es ja auch sein, dass über Nacht angeblich scheinbar gesunde, selbst Großunternehmen plötzlich von der Bildfläche verschwinden oder Bankrott anmelden müssen. Zum anderen, jetzt von der Ebene des Staatskredits her, wenn momentan gesagt wird, na, Lean Production sozusagen, auch beim Staat, schlanker Staat, nicht? Ist natürlich eine gewissermaßen eine Notmaßnahme, der Versuch, den ausufernden Staatskredit, die Abhängigkeit von diesen Finanzmärkten und das Problem, dass sich die Schere, die sich da auftut, irgendwie einzudämmen. Nur auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass dieser gesamte Staatskredit, der wird dann nicht einfach verbrannt, das Geld, sondern der generiert ja wieder Nachfrage. Nicht? Also alles, was der Staat einkauft, auch womit er seine Staatsbediensteten, mittlerweile ist er ja in fast allen Ländern der berühmte größte Arbeitgeber, bezahlt und was die wiederum nachfragen, das geht ja alles in die kapitalistische Reproduktion ein. Nicht? Und das ist übrigens ein großer Unterschied zum Staatskredit im meinetwegen 18. oder frühen 19. Jahrhundert, als nämlich, wenn der Staat bankrottiert hat, hat es für die Mehrzahl der Bevölkerung eigentlich gar nichts bedeutet. Weil der Staatskredit war eh nur etwas, was indirekt natürlich auf ihre Knochen gegangen ist, aber sie waren nicht direkt in dem, was sie gemacht haben, Landwirtschaft zum Beispiel oder Handwerk oder sonst was, nicht direkt darauf angewiesen, auf die direkte und indirekte Staatsnachfrage. Und im Lauf des 20. Jahrhunderts, im Prozess dieser Expansion der Staatstätigkeit, auch dieses gesellschaftlichen Konsums, der Staatsnachfrage, der Expansion auch der Staatsausdehnung der Staatsbediensteten, also einfach als soziale Gruppe auch, hat sich das grundlegend geändert. Das heißt, am Staatskredit hängt jetzt und an den Staatstätigkeiten überhaupt, das ist ja nicht, natürlich nicht nur der Kredit, sonst wäre es ja schon längst zur Hölle gefahren, sondern natürlich auch noch reelle Einnahmen über Steuern und so weiter. Aber an diesem Staatskredit und an der Staatstätigkeit hängt jetzt ein großer Teil der direkt und indirekt der gesellschaftlichen Reproduktion. Das heißt, schlanker Staat heißt auf der einen Seite, indem man die Staatstätigkeit zurückfährt, den Staatsapparat abbaut und so weiter, den Staatskredit einschränkt. Auf der einen Seite, was auf der einen Seite damit gut gemacht wird, gut jetzt im systemimmanenten Sinne, wird auf der anderen Seite wieder eingerissen sozusagen. Also man kommt damit aus dem Dilemma, aus dem Widerspruch nicht heraus. Und natürlich nimmt es eine Verlaufsform. Ich habe nicht gesagt, dass es keine Verlaufsform nimmt, nur, dass es keine Verlaufsform der Gestalt nimmt, dass jetzt meinetwegen Entwertungskräche oder sonst wie diese aufgeblähte Blase von Kredit- und Spekulationsgeld sich entwertet und danach würde es wie gewohnt auf alte Weise weitergehen. Da habe ich argumentiert, was und warum das nicht der Fall ist. Aber dass das alles Verlaufsformen nimmt, ist eh klar. Nur sind es dann irgendwann halt keine Verlaufsformen mehr, die man noch guten Gewissens als kapitalistische Reproduktion bezeichnen kann. Das und warum das so nicht weitergehen kann, kann ich nicht so sehr sehen, dass du dafür argumentiert hast. Du hast immer versucht, das auszumalen, dass von all dem, was man so kennt, heutzutage alles fürchterlich viel mehr und deswegen eigentlich schon gar nicht mehr möglich ist. Also wenn wir mal dein Beispiel nehmen von diesen Industrieunternehmen, was eigentlich nur noch von der Zockerei ihrer Finanzabteilung lebt, soll es jetzt dafür stehen, so geht heutzutage Kapitalismus? Teilweise ja. Wieder dem Mandy, so bei dir. Wenn so heutzutage Kapitalismus nicht, ja, gehen soll, ist es doch völlig absurd. Dann sagst du, es findet keine Produktion mehr statt, es findet keine Ausbeutung mehr statt, es wird kein Reichtum mehr produziert. Das, was zustande kommt, sind alles Luftblasen. Soll das die Erklärung sein, wie es heutzutage funktioniert im Kapitalismus? Du hast vorhin anscheinend nicht zugehört, da hat er nämlich was Richtiges gesagt, dass es nicht um den stofflichen Reichtum geht, sondern um Geld. Ja? Und ich streite überhaupt nicht ab, dass riesige Massen von stofflichem Reichtum zum Teil in der verrücktesten Form produziert werden. Die Frage ist nur, wie viel Wert eben diese fetischistische Substanz, in Anführungsstrichen, wie viel Wert damit noch generiert wird. Ja? Das ist das Problem. Das sind übrigens auch all die Leute, die sich einbilden, weil die stoffliche Produktivität so stark gestiegen ist. Deswegen könnte man jetzt zum Dienstleistungskapitalismus übergehen. Die machen genau diesen Fehler, dass sie von der stofflichen auf die Wertebene hin und her springen. Denn natürlich ist es so, dass die stoffliche, technische Produktivität des Industriesystems so groß ist, dass man locker, nicht? Vor allem wenn man den ganzen Schrott und den Idiotismus der Wertvermittlung selber aufhebt, dass man locker riesige Mengen Zeit hätte, wo alles Notwendige hergestellt wird und weit darüber hinaus riesige Mengen Zeit hätte, disponible Zeit, nicht? Wie der Marx so schön sagt, um alle möglichen anderen Dinge zu machen, die jetzt unter kapitalistischen Bedingungen als sogenannte Dienstleistungen erscheinen. Aber die andere Frage ist eben, ob das auf der Wertebene genauso ausschaut. Nicht? Ich muss auch noch mal was sagen. Bin ich dran? Betriebswirtschaftlich, vielleicht schon beim einfachen Zahlungsmittel, geht die Sache mit dem Kredit los. Kredit in seiner Ursprungsfassung, jetzt rede ich mal anders wie ein Schulungsleiter, der alles im Kopf hat. Das muss man vielleicht manchmal machen. Kredit, Zahlungsmittel. Es wird eine momentan, es ist zeitlich oder lokal, nicht vorhandene Zahlungsfähigkeit ersetzt durch einen Schuldzettel. Aktie, jetzt mache ich einen Sprung. Die Zwischenstufen kann ich alle ganz schnell hersagen. Aber die muss ich langsam hersagen, damit man mithören kann. Weil ich Erklärungen will und nicht Beispiele. Aktie. Ein Unternehmen braucht mehr Kapital, als es selber in der Kontinuität seines Geschäftswesens erwirtschaftet. Es braucht das Kapital für die Konkurrenz. Und es nimmt gesellschaftliches Interesse an, ich will Geld zu mehr Geld machen, anlege. Es ist rechtlich verbrieft in diesem System. Geld gebiert Geld. Das ist rechtlich im zinstragenden Kapital, im Aktienkapital und überall verbrieft. Nimmt es in Anspruch und der Mann kriegt einen Zettel und damit soll er jetzt spekulieren und soll auf die Kursentwicklung achten. Also er soll nie bloß auf die Dividende achten. Die Dividende ist wirklich inzwischen zu vernachlässigen, ist vorhin dein eigenes Argument gewesen. Weil die Kursentwicklung ist die eigentliche Geldvermehrung dessen, was man mal mit 100.000 Mark oder einer Million oder die institutionellen Anleger mit Millionen und Milliarden vollziehen. Überall da ist der Kredit nicht von Haus aus, wie du immer argumentierst, die Falle für alles andere, sondern das Instrument, dass er darüber ermächtigt wird und das Gedeihen eines Konzerns, in dem wirklich leibhaftige Waren hergestellt werden. Waren sind entweder Autos oder Strümpfe, die Geld bringen sollen durch ihre Realisierung, durch ihren Verkauf. Ja? Ich habe kein Problem, auf den Gebrauchswert zurückzufallen. Aber dafür wird produziert und dafür wird die Arbeit rentabel gemacht. Überall, in allen Fällen, wo Kredit im Spiel ist. Der letzte, über den du noch geredet hast, jetzt gerade wieder, der Staatskredit. Der hat immer den Zweck, dass er sich erstens als Geld, zweitens als gewinnbringendes Geld bewährt. Die Falle, wenn schon von sowas die Rede ist, wenn schon von Widerspruch die Rede ist, ist damit gegeben, dass der Kredit nun tatsächlich die Macht hat, ermächtigt ist. Mit seinen Entscheidungen, was ist gut, was ist weniger rentabel. Die Produktion, das produktive Kapital meine ich da jetzt, weil wir haben nichts anderes im Moment, das tatsächlich umgekehrt zu fördern oder kaputt zu machen. Das ist aber schon im einfachsten betriebswirtschaftlichen Sinn. Wenn eine Bank sagt, ich traue dem Gang deines Unternehmens nicht, dann geht das Unternehmen kaputt, obwohl, jetzt zitiere ich wieder, es eigentlich vielleicht im nächsten halben Jahr in die schwarzen Zahlen gekommen wäre. Das gehört zum System. Es gibt doch, jetzt macht doch hier das Kreditsystem zu einer Modernität. Es gibt eine Modernität. Das ist, liegt nur im Internationalismus des Zeugs. Das ist der Unterschied zwischen Gold immer noch als Sicherung für das nationale Geld. Zu heute, wo die wechselseitige Anerkennung ist. Du kommst zu richtigen Falschmeldungen bei deiner Beispiele. Früher wäre Immer wenn man fremdes Geld mal eingenommen hätte in einer Nation, sei es privat oder über die öffentlichen Banken, die das Ganze vermitteln und die das Saldo am Geschäftsjahresende ausgleichen, wäre es immer gleich wieder umgetauscht worden. Nein, Devisenreserven hat es auch schon unter dem Goldstandard gegeben. Das ist nämlich ein großer Vorteil, wenn sich Währungen wechselseitig anerkennen, dass man nicht bloß immer seine eigenen Schuldscheine als Inhaber in seinem Staatsschatz verbringt, sondern dass man richtig ein Recht hat, da sind fremde Garanten dafür zuständig. Devisenreserven sind quasi heute der Goldersatz für ganze staatsaufgeblähte Haushalte. Also ach doch, vorsichtig. Du bist immer auf der Seite der Abhängigkeit. Die haben sich vom Kreditsystem abhängig gemacht. Wenn es da wenigstens Mut genug gehabt hätte und hätte gesagt, auf die eine Frage, auf die Gretchenfrage, oder ich weiß nicht, wie sie gemeint waren, ja, dann hätte es gestimmt. Ja, so ist es. Sie sind damit abhängig. Ganze Volkswirtschaften sterben und fallen, ganze Werften. Mit dem Betragen derer, die das Kreditsystem managen. Umgekehrt hat jeder gescheite Konzern, jeder AG heute eine extra Abteilung Geldkapital. Es war zum Beispiel einmal ein ziemlicher Skandal, wo VW so viel Gold verkauft hat und dann hat die Finanzabteilung, Frau Nervos, 480 Milliarden, was weiß ich, verscherbelt und dann war der Gesamtabschluss des Unternehmens mies. Beides gibt es nebeneinander, aber da muss man das erst einmal diagnostizieren, muss sagen, wo ist die Logik da drin. Bevor man schreit, hier ist was ganz Neues passiert, da ist nichts Neues passiert. Das sind die Gesetze des Kapitalismus und dem Kreditsystem, da ist auch jedes Umlaufsmittel, jede 10-Mark-Scheine, den ich in meiner Tasche habe, der ist ein Kreditzettel, ein Kreditzeichen. Drauf ankommen tut's aber, dass der Rest der Welt dieses Kreditzeichen wie Geld behandelt und es wird dauernd geprüft. Und zwar eben wieder durch die Märkte. Das muss man erst mal wissen. Bevor man schreit, ach Gott, ich habe eine Entdeckung gemacht, der Kapitalismus ist ganz anders geworden. Das stimmt nicht. Lies Kapitel 27, 28, 29, Umlaufsmittel und ein Kreditsystem in K3. Deine eigenen Argumente sind welche von Marx, also kann es nichts Neues sein, wenn es der alte Affe schon gewusst hat. Es kann nicht sein. Ich halte es immer noch für deinen methodischen Fehler, den ich auf 1 unten hingeschrieben habe. Du argumentierst schon mit neuen Phänomenen, ach, vielleicht sind es wirklich neue Sachen auch. Aber wie? Immer mit Marx. Das geht nicht. Mit Wertfetisch kann nichts Neues auf die Welt gekommen sein, wenn der schon gesagt hat, dass das die Notwendigkeiten sind. Hört auf damit, das ist ein reiner theoretischer Unsauberkeit, die ich jetzt anprange. Na also Karl, darf ich mal was dazu sagen? Also das ist, du springst da wieder zur anderen Themenstellung. Ich möchte es springen verbieten. Ja, na gut. Das Argument, ja, dass Marx die ganzen Kategorien des Kapitals und seiner Bewegung dargestellt, analysiert, zum Teil sogar eben die Nomenklatur sozusagen dafür erfunden hat. Er hat er in irgendeinem Brief mal geschrieben, ich musste Termini gerade erfinden, um überhaupt bestimmte Sachverhalte darstellen zu können. Ja, viel waren es nicht. Ja, okay. Aber das ist eine Sache. Ja? Und in welcher Qualität und auf welcher Ebene sich diese Kategorien heute bewegen, das ist eine andere Sache. Was ist eine Ebene? Ja. Jetzt erklär mir mal, Bobby, allen Ernstes, was eine Ebene ist. Ja, das ist doch ganz einfach. Ach so. Da in dem Fall kannst du es mal wirklich vielleicht ein bisschen leichter machen. Nämlich, dass du zum Beispiel die Ebene hast der kapitalistischen Logik als solche im Allgemeinen, das berühmte Kapital im Allgemeinen. Eine andere Ebene ist die Art und Weise, wie sich diese Logik historisch entwickelt und bewegt. Ja? Wieder eine andere Ebene ist, wie sie sich in einer gegebenen Situation eine Verlaufsform sucht. Ja? Außerdem ist es noch gibt es verschiedene Ebenen, ob du das Ganze, wie es in der VWL so schön heißt, mikroökonomisch, das heißt von betriebswirtschaftlich, partikularen Standpunkt. Das sind Ideologien der Konkurrenz. Die bürgerliche VWL und BWL kenne ich so genau, da machst du mir nicht vor. Das sind Ideologien der Konkurrenz, das sind keine Erklärungen. Das sind keine Ideologien, sondern das, Natürlich gibt es auch eine entsprechende Ideologie dazu, sondern es sind reale Ebenen der Reproduktion. Ach, ob du Betriebswirtschaft. Wenn einer Preiskurven an die Tafel malt, das ist doch kein so funktionierender warum Preis. Gibt's denn, warum gibt es denn dann überhaupt, kaufen? Warum gibt's denn dann überhaupt den kleinen Unterschied von BWL und VWL? Ja, den kann ich dir schon erklären, aber aus der Wissenschaft raus, aus ihren Fehlern raus, doch nicht aus der Realität. Bitte, was hat das mit dem Wertgesetz zu tun? Ja, hat schon was damit zu tun. Ach komm. Je nachdem, welchen Standpunkt du da einnimmst und was die Leute dann auch tun. Siehst du, jetzt sind wir da dabei. Wir nehmen doch hier eine Standpunkte ein. Wir wollen doch die Sachen vergleichen. Urteile sollen doch was Allgemeines, Überprüfbares sein. Okay, also ich wollte jetzt... Kann dann jeder sagen, ich hole den Standpunkt, das sieht alles ganz anders aus. Ich wollte jetzt... kurz ansprechen, was diese verschiedenen Ebenen sind. Ja? Und wenn wir jetzt auf der Ebene sind, wie stellt sich heute das in seinen kategorial gesehen von Marx natürlich dargestellte Kreditsystem, das Problem des zinstragenden Kapitals, der dreiviertelste dritte Band vom Kapital ist voll davon. Wie stellt sich das heute dar, strukturell und von seiner Verlaufsform her? Dann sind natürlich die Argumente, die ich sowohl bezüglich des Staatskredits als auch der Wertsubstanz des Geldes als auch der neuen Qualität der spekulativen Bewegung genannt habe, tatsächlich du sagst es selber, möglicherweise gibt es da was Neues. Und um das nein, ich habe gesagt, worin das Neue besteht. Bitte, ich auch nicht möglicherweise und, so. Und jetzt, das wäre ja nicht überprüfbar. Gut, ich wollte jetzt nur noch eins, was du vorhin gebracht hast, nämlich wie sich das verhält mit dem zinstragenden Kapital, beziehungsweise was der Kredit eigentlich ist. Ja. Das Problem, das kleine Problemchen dabei ist, dass erstens mal dieser Kredit mit der Vorgabe ausgeliehen wird, der Logik nach mit der Vorgabe ausgeliehen wird, deswegen sind die Banken ja da auch so pingelig, dass damit tatsächlich realer Profit erwirtschaftet wird, damit nämlich, wenn der erwirtschaftet wird, die Zinsen für diesen Kredit bezahlt werden können. Das ist ja das Geschäft der Bank. Und wenn Sie da Zweifel haben, dann sind Sie pingelig, okay, bei kleinen Unternehmen und in gewissen Situationen, auch bei großen. Aber es gibt Situationen, und da gibt es eine ganze Debatte seit den 80er Jahren drüber, um die ganze Finanzmarktentwicklung, dass nämlich in der Situation einer nicht bloß zyklischen, sondern strukturellen Überakkumulation, ja, wo ständig neues, heißes Geld, das nicht real reinvestiert werden kann, auch in das Bankensystem reinströmt. Ja. Die Banken sozusagen anfangen, diese Vorsichtsüberlegungen immer weniger zu machen. Zum Beispiel die ganze Verschuldung der dritten Welt, ja, da wurde, das wussten die, ja, das wussten sie, aber sie haben es trotzdem machen müssen irgendwie, und das machen sie auch heute wieder, weil sie es müssen, weil dieses Geld sich weiterverwerten muss und sei es fiktiv, dass sie zum Beispiel Kredite gegeben hat an irgendwelche dritte Weltpotentaten, wo völlig klar war, dass die das überhaupt nicht weder können noch wollen für kapitalproduktive Anlagen, Investitionen. Das waren Investitionsruinen, Prestigeprojekte. Zunächst mal hat sich's eben, wurde das Problem hinausgeschoben. Es hat sich scheinbar eben verwertet. Es flossen die so Zinsen zurück. Ja, doch, so geht's schon. Doch nicht. Und die Erklärung geht doch nicht so. Heute ist es wieder so. Und es ist beim Staatskredit übrigens prinzipiell so, habe ich vorhin versucht klarzulegen. Der geht in die Zirkulation ein, das war deine Klarlegung. Ja, wo soll er denn sonst hin? Nein, der Staatskredit vermittelt gesellschaftlichen Konsum und ist... Das ist nein, übrigens, der vermittelt keinen gesellschaftlichen Konsum. Ja, also tut mir leid, es steht im dritten Band des Kapitals. Ach, so, Quatsch. Ne? Das nochmal, ist das, nochmal, du denkst immer an das Faux-Frais-Argument, das der Staat prinzipiell ist. Und dazu passt das Stichwort Konsum bei Marx. Weiter denkst da nichts. Ich sag da mal, wie Erklärungen meines Erachtens zu funktionieren haben. Wenn du sagst, der Staatskonsum, der bewirkt da wieder was, dann wird da überall Wirkung. Ist aber noch keine Notwendigkeit. Also, das Problem, wenn du da schon überall ansprichst, heute oder überhaupt bei dem Zeug, das kann man dann unterscheiden wenigstens, liegt da drin, dass der Staat eben nicht sagt, er nimmt sich einfach Kredit auf Teufel komm raus, sondern er kapitalisiert diesen Kredit. Er zeigt, wie sehr er als ideeller Gesamtkapitalist sich der Rechenweise des Geldes unterwirft. Dafür kriegt er auch die Quittung. Deswegen muss sich ja der Kredit, den er aufnimmt, immerzu als Kapital bewähren und als stabiles Geld bewähren. Das ist halt der Witz. Sowas lässt du ganz aus. Erst einmal würde ich sagen, beim Staatskredit, nicht einfach so die Floskel, das geht alles irgendwo rein. Das geht nirgendwo rein. Das ist ernsthaft als Geld in die Welt gesetzt. Wenn der Staat eine Anleihe auflegt und jemand zeichnet sie, institutionell und dann privat, wenn der Staat überhaupt Geld druckt und auf diese verfickte Weise, dann ist das als Umlaufsmittel, als Privateigentum, das ein Recht auf Bedienung hat und so weiter, unterwegs und gleichzeitig wird es beim Staatshaushalt verbucht, via staatlicher Einnahmen. Welches Problem, jetzt komme ich dir immer noch entgegen, handelt sich da mit der Staat ein, dass sich das dann im Weltmaßstab wirklich als anerkanntes Geld bewährt. Das Problem hat er laufend. Die Märkte tun das ihre. Jetzt noch mal zu einem anderen Beispiel. Ach, ich will bloß die Differenz in der Darstellung klar machen. Am Potentaten Kredit zu geben, ja, das mag im Kalten Krieg wegen der Russen gewesen sein. Ja, aus so disparaten Gründen kann das vorkommen. Aber immerhin bedenken, es ist als Kredit aufgelegt worden. Es ist Kapitalismus gemäß gemacht worden. Es ist nicht einfach so als Willkür organisiert worden. Es ist immer mit dem Anspruch gemacht worden und dann soll es sich als Geld bewähren, das Geld eckt. Nur diese beiden Zusätze führen zu ganz anderen Sachen. Nämlich erst einmal, dass in vielen Dingen, die du jetzt beschwörst, nichts Neues passiert. Nichts Neues. Dass die eigentliche Neuigkeit nur in der Konkurrenz um und mittels Kredit zwischen den Nationen liegt, weil vorher zwischen den Staaten andere Praktiken üblich waren. Nämlich zum Beispiel, wenn irgendeine Volkswirtschaft oder Grundstoffindustrie oder sonst was gelitten hat, haben früher die Staaten gesagt, dann unterbreche ich dieses Konvertibilitätsabkommen oder es hat gar keine gegeben und nur partielle. Dann ist eben meine Kreditgeldware nicht universell austausch- und vergleichbar wie. An meinen Grenzen bestimme ich, was das wert ist, wenn ein anderer mit seinem Geld kommt. Ich führe die Saldi zwischen den Nationen anders durch. Ja bitte, das ist vielleicht was Neues. Aber auf das bist du halt nicht eingegangen. Du machst ja, die ganze Sache war ein neuer Typus der Krise. Und die Krise als solche, wie sie bei Marx erklärt ist, die hat verschiedene Bestimmungen. Und die leierst du alle per Beispiel auf. Einmal passt die Nachfrage nicht zum produzierten Zeug. Einmal passt der Kredit nicht zu dem, was er leisten soll für die Produktiven. Umgekehrt passt nicht zueinander. Sie können sie nicht mehr bedienen. Die Krise hat viele solche Gegensätze. Ja klar, da fallen Produktion und Realisation auseinander. Ja klar, der letzte Grund der Krise hast auf 501 auch irgendwie die Armut der ganzen armen Klassen. Alles, das sind Bestimmungen der Krise. Jeder benutzt da, um aus dem heutigen Zeug Beispiele zu drechseln, dass jetzt alles endgültig ganz anders wird. Das führt mich zurück noch einmal auf die Frage mit normale Krise oder nicht normale. Jede dieser Krisen, von denen er vorhin geredet hat, also die historisch so bekannt geworden sind, ist ein eigentümlicher. Manche ist bewirkt worden durch einen Getreideskandal, Missernte und so Zeug oder falscher Import aus Indien oder nicht genügender. Oder Preishoch oder sowas. Auslösen kann vieles im kapitalistischen Markt geschehen. Diese Gegensätze, die der Bobby vom Marx kennt, der Auslöser ist am Schluss bei Marx gekennzeichnet als eine Flaumfeder. Wenn einer Misstrauen hat in einen Kredit, in dem bisher Vertrauen steckt hat, ist das der Auslöser für das Kaputtmachen vom ganzen thailändischen Pacht. Ja, das gibt's wirklich, aber das Warum ist damit nie gesagt. Da kann ich doch nicht drauf deuten und kann sagen, Sachen gibt's heute, die hast du heute, da legst du dich flach. Das ist doch keine Theorie, das ist doch keine Erklärung von Notwendigkeiten. Also das heißt einmal zur Krisentheorie, das nenne ich gleich Gewurstel. Und du hast immer nur die eine Absicht bei dem Gewurstel. Du hast eine Entdeckung gemacht, jetzt halten die das mit der Steigerung der Produktivität endgültig nicht mehr aus. Mein Gegenthesen wollte dir wirklich entgegenkommen. Ich wollte sagen, dieses Reduktion von Arbeit bei gleichzeitigem Aufrechterhalten des Anspruchs, die Arbeit soll doch das Kapital machen und steigern. Diesen Widerspruch, der dann Unterbestimmungen, Unterabteilungen hat, dieser ist jetzt zu einem Ende gekommen oder kommt zu einem Ende. Und ich sagte, der kommt genau zu dem Ende, in einer wahrscheinlich wegen neuen Fassung, eine erst Geldkrise und dann gibt es keinen Kredit mehr, da werden Nullen gestrichen und so weiter. Und die Verlauf von der Krisen, darüber zu reden, in Form einer Prognose, die ist dann aber ziemlich, halbwegs, womöglich oder überhaupt und so weiter, endgültig. Das noch in Verbindung zu bringen damit, dann ist es mit der Kampfeslust des Proletariats endgültig beendet. Das halte ich für einfach nicht seriös. Das sind verschiedene Themen. Also über die Kampfeslust des Proletariats, wenn hier mal wieder geredet werden soll, jederzeit kann ich das. Und ich kann auch sagen, dass deine Sachen, wir haben in der Pause Schaving diskutiert, mit, schau da mal an, wie die inzwischen sich untereinander gegeneinander aufstellen. Also die, die wirklich zum Proletariat zählen, zu den abhängig Arbeitenden, zu den Lohnarbeitern und Lohnabhängigen und so weiter. Na, sagt der Bobby locker dazu, also als Charaktermasken des Proletariats. Das variablen Kapitals. Oder das variablen Kapitals, eben. Und das sage ich, das ist mir dermaßen zuwider, weil wenn Sie als Charaktermasken des Proletariats oder des variablen Kapitals sich aufstellen täten, dann wären Sie eine Klasse, die unterwegs ist. Das sind Sie gerade nicht. Die sind gerade mit anderen befasst. Die sagen, sollen wir Jünger die Alten finanzieren? Wieso sollen wir Arbeitslosen, die gerade stehen für die Sozialhilfeempfänger, wieso sollen die im Betrieb sein für die Arbeitslosen und die Sozialhilfeempfänger gleichstehen und so weiter. Lauter Spaltungen und Gegensätze, die durch den Sozialstaat erzeugt, institutionalisiert worden sind, die Charaktermasken von dem Zeug gibt's wirklich. Das ist so organisiertes staatliches Sozialwesen. Und da sagst du, das ist die Krise, die das macht. Ich kriege einfach die Verbindung von Krise zu dem Scheiß nicht her. Der Umgang mit der Klasse und so weiter, der hat in der Krise seiner Eigenarten. Aber das ist es doch nicht. Also nur damit klar ist, warum ich manchmal wetter oder warum ich sage, ich kann solche Ungenauigkeiten in der Erklärung nicht ertragen. Das ist überhaupt nicht klar und das waren auch keine Ungenauigkeiten von mir, sondern du redest völlig an dem vorbei, was ich eigentlich gesagt habe. Nein, ich sage da, was du gesagt hast. Schlichte Selbstverständlichkeiten, wie zum Beispiel das, was du jetzt 20 Minuten lang über einen Kredit erzählt hast, und das war überhaupt nicht mein Argument. Erzähl doch die erst einmal die Selbstverständlichkeiten, hoffentlich was sie alle. Ja. Na, zum Beispiel. Ach, du tust das so, wenn die ganze Menschheit in Detmold den Kredit nur rauf und runter kann. Das möchte ich erst einmal wissen, ob die das können. Ja, okay. Wir wissen doch nicht einmal, was ein Handelswechsel ist. Frag doch einmal, warum sich alles Kapital verdoppelt, verdreifacht, verfünffacht durch einen Kredit. Weil es einmal beim Privaten ist, einmal beim Gläubiger, einmal beim Schuldner, dann bei der Bank, dann als Hinterlegung von der Bank beim Staat. Und da sind es 5 Vermögen als eines. Da muss ich doch den Kredit aufblähen. Hast du das schon mal erklärt jemanden? Und sag nicht, das wäre was Neues. Das ist nichts Neues. Das ist das System des Kredits, das so funktioniert. Also, dass Kredit ausgeliehen wird und dass er aufgrund von, was weiß ich, Fehlkalkulation, sagen wir mal, nicht zurückgezahlt werden kann, ja? Dass er notleidend wird, wie es so schön heißt, ja? Das ist natürlich nichts Neues. Das ist aber auch nicht das Problem, um das sich da dreht. Habe ich aber jetzt nicht gesagt. Ich habe von der Verfünffachung eines Eigentums- und gewinnberechtigten Vermögens geredet. Das ist der Witz des Kredits und mit dem wird dann spekuliert auch noch. Das ist was anderes, Bobby. Das ist eine andere Herangehensweise. An. Ja. Was ist es erklärenswert bei dem Zeug? Ja, gut. Also wenn du dir weißt, wie das funktioniert, oder wenn es dir für eigentlich zu lasch vorkommt, dann deswegen, was da immer deine Perspektiven einlässt, in dem Zeug entdecke ich ganz große Novitäten. Darin sind sie aber nicht zu suchen. Also ich habe jetzt echt keine Lust mehr, nochmal neu zu sagen, was meiner Ansicht nach diese neue Qualität der Krise ausmacht, die im Übrigen auf einer bestimmten Abstraktionsebene bei Marx ja durchaus vorkommt. Nur konnte er natürlich nicht sagen, mikroelektronische dritte industrielle Revolution. Er konnte auch nicht sagen, Euro-Geldmärkte und alles mögliche andere konnte er nicht sagen. Aber die Logik, dass das hier eine historische Logik ist und nicht einfach an sich ewig so eine Art buddhistische Wiederholung des ewig Gleichen. Historische Logik gibt es nicht. Ja, doch. Ach, Quatsch. Es gibt eine Logik, die erklärt eine Sache. Das ist ihre. Und historisch spielt sich das, die Notwendigkeiten der Sache ab. Jetzt muss ich einmal oberlehrermäßig werden. Eine historische Logik, was soll denn das jetzt wieder? Ja, deswegen, da haben wir es jetzt. Du hast einen Begriff von Geschichte oder von Binnengeschichte des Kapitalismus, der identisch ist mit bloßen Verlaufsformen. Ja? Das mal die bloß? Lass es bloß, wird schon nickig. Ja, mit den Verlaufsformen dieser Gesetze. Gut, aber also nicht bloß, bitte nicht bloß. Jetzt, das ja, habe ich nicht gesagt. Ja, ich sage das, ja, weil ich eine andere Auffassung davon habe. Also ich weiß nicht. Ach, du schaust vor Marx, vor einer Wertabstraktion, schaust du zum Faschismus und rauf und runter und keine Vermittlung, muss ich da auch mal sagen. Keine Erklärung dazwischen. Jetzt nochmal, was soll jetzt das Novum an Krisen heute sein? Er hat sogar ein wenig polemisch gefragt, dass alles viel größer und mächtiger erscheint. Das war dir zu wenig. Du willst ja auch Qualität bestimmen. Ja? Und dann bestimmen sie nochmal, dann reden wir ihn drüber und streiten. Ich sage jetzt nicht nochmal, was die das Verhältnis von dritter Industrie... Aber lass die Mikroelektronik raus, auch der geht's nur ums Geld. Ja. Okay, natürlich, der geht's auch nur ums Geld, das ist klar. Also ich würde jetzt eher fragen, ob jemand, wir haben jetzt das Publikum eigentlich gar nicht mehr zu Wort kommen lassen. Ist ja wurscht, die melden sich schon. Was denkst du, was ich hier schon erlebt habe, waren frech wie die Wanzen. Ja. Und war auch schön, war auch gut. Da hat man nämlich gemerkt, wo die Differenzen und wo Einigung erzielt man ist. Dafür ist ja Diskussion da. Also das muss dann jedes Volk auffordern, es soll sich betätigen. Soll der ja, Kohl also machen. Ich bin geduldig. Aber, jetzt würde ich halt schon, wenn Fragen, ob jetzt da noch Diskussionsbeiträge sind oder dass wir vielleicht doch noch so eine Publikumsdiskussion machen. Ich meine, es ist zwar schon 11:30, aber ist jetzt ein bisschen untergegangen. Schon, da mache ich immer erst richtig auf. Karl, jetzt melde ich mich mal wieder, weil ich vorhin eingegriffen habe. Und ich bin dafür, weil du das ja gesagt hast, die sind so frech, bin ich ja kritisiert worden, dass ich so frech war, euch einfach so ein bisschen zu unterbrechen. Was? Gesagt, was ich, nein, vorhin. Da habe ich aber zu den Leuten, die mich da kritisiert haben, gesagt, zum Glück bin ich so frech. Sie machen hier noch ein methodischer Stufen draus. Ich mache einen Witz drüber und du machst da einen Ernst draus. Beides gleichzeitig mache ich. Wenn jetzt Leute sagen und schimpfen auf mich oder auf ihn oder für was oder gegen was, dann dafür ist doch die Veranstaltung. Ja, richtig. Auch wenn es so ist, ein bisschen länger her, dass ich was sagen wollte und ich habe halt nur ein paar Leute vorgelassen. Erstens. Auch wenn Bobby es halb zugegeben hat, bislang ist es doch ein Problem innerhalb der Krise und auch so, wie sie Sachen anfangen. Ich hätte dir recht gegeben vor eine Dreiviertelstunde, eine Stunde, wenn du zu Recht gesagt hättest, das ist ein Prozessverlauf oder ein Verlauf, wie Marx das beschreibt. Und diesen Verlauf kann man nicht einfach als Ende oder sonst irgendwie was bezeichnen. Das ist was Richtiges. Aber in so einem Verlauf zeigt sich ja etwas und nicht einfach nur, dass Verlauf und nochmal Verlauf ist. Und man weiß gar nicht, wohin man sich noch verläuft. In dem Sinne versuchte nur Bobby etwas klarzumachen. Und ich glaube, du hast indirekt, auch wenn Bobby erstmal das abstreiten wollte oder abwehren wollte, indirekt recht gegeben. In dem Sinne, Bobby, müssen wir auf unsere eigenen Begrifflichkeiten, die wir auch gebrauchen und darstellen, genaueren Wert legen. Also so, wenn man gleich mal von Ende oder sonst was redet. Ne? Das Zweite. Ich denke, das ist was vollkommen Richtiges und das zeigte sich gerade auch nochmal in der Debatte, insbesondere Karl von dir, dass man tatsächlich davon ausgehen kann, dass eine neue Qualität eingetreten ist in der heutigen ökonomischen Situation. Nicht nur der Gestalt, also was zwischen euch strittig ist oder vielleicht unter uns strittig ist, dass die Mikroelektronik oder verallgemeinert ausgedrückt die Entwicklung der Produktivkräfte nicht nur wie früher also zyklisch, sondern strukturell was in der Gesellschaft schafft also, oder in der Wirtschaft schafft, sondern dass sie darüber hinaus gleichzeitig im Bewusstsein der Menschen was schafft, nämlich indem sie nicht nur die zyklisch raustreibt und dann irgendwann an einem bestimmten Punkt wieder ökonomisch hineinbringt in die Arbeit oder einen großen Teil zumindest davon, sondern dass sie strukturell sich hinaustreibt und dass ein Unbehagen tatsächlich bei den Leuten irgendwie besteht. Weil das immer weitergeht und weil das von niemandem aufgehoben werden kann und dadurch auch nicht aufgehoben werden kann, indem man allgemein weiter den Kapitalismus beschwört. Weil der wird so laufen ein Stück weit, Karl, wie du das auch weiter geschildert hast, natürlich. mit seiner ganzen Entfremdung, mit seinen ganzen Kuriositäten, mit seinen ganzen Widersprüchen, die die Menschen auch untereinander haben und Konkurrenzverhältnissen. Natürlich. Aber es entsteht auch etwas unter den Leuten und ich weiß das selber von mir, kein Lust mehr. Schluss, Ende aus, vorbei. Das ist ein wenig. Und deswegen komme ich auf den dritten Punkt dazu sprechen. Einfach Schluss aus und vorbei, weil es nämlich immer mehr Leute werden und nicht einfach nur mehr zyklisch. Das wird tatsächlich, und das ist der dritte Punkt, und das ist nicht weiter angesprochen worden, mal berührt, aber nicht weiter ausgeführt worden, tatsächlich versuchen in Hamburg auf zwei Ebenen fortzugehen, um mal Antworten auch darauf zu geben. Nämlich erstens auf der Ebene, dass wir tatsächlich versuchen, in kleinster Form und erstmal auch in der Diskussion unter uns, ökonomisch etwas herzustellen, was wirklich Tausch und Geld überwindet, zum einen. Und zum anderen, dass wir eine gesellschaftlich neue Bewegung aufbauen wollen, die das gleichzeitig noch propagiert. Einschließlich der Möglichkeit, auch noch in Parlamente reinzugehen, um denen tatsächlich diesen Verhältnissen, diesen kaputten, wie du sie auch zu Recht beschreibst, glaube ich genauso, aber du ja besonders vehement darauf beharrst, was entgegenzusetzen. Und zwar, dass es wirklich auseinandersetzt und wirklich zersetzt. Gibt es noch weitere Beispiele? Ich will eine Bemerkung drauf machen. Das müsste dir entgegenkommen, Bobby. Es war Seltsames. In der Edition Suhrkamp, in politischen und wissenschaftlichen Zeitungen der 60er, 70er Jahre, wo wir angefangen haben, waren Artikel über, wie ist denn mit der sogenannten Verelendungstheorie von Marx beschaffen. Jetzt liest du sowas noch. Die Verelendung gibt's, aber auch Verelendungstheorie, nämlich die Erklärung ihrer Notwendigkeit, macht kein alte Sau mehr. Also ich möchte mich da ausnehmen. Es ist nämlich eine Notwendigkeit. Und ich kenne auch die Agenturen, die die Notwendigkeit des Wertgesetzes in dieser Richtung durchsetzen. Ich rede hier von willenslosen Subjekten wie du am Anfang. Ich sage, es gibt Leute, die sind tatsächlich Charaktermasken der Durchsetzung von einem Zeug gegen andere. Also ich habe jetzt wirklich eigentlich keine Lust, ich sage es trotzdem, also ich habe nicht von willenlosen Subjekten gesprochen. Ach, ich will es jetzt wirklich nicht nochmal wiederholen. Du hast gesagt, um es zu dementieren. Du hast gesagt, die haben ja eigentlich kein Willen und kein Bewusstsein und nichts von dem, worum es sich dreht. Aber wir sollen es nicht falsch verstehen. Immer wieder diese Kunst, warum brauchst du die? Weil du da immer Behauptungen aufstellst, die es da selber für nicht haltbar hältst. Dann kommst du mit deiner scheiß Wertabstraktion. Dieses erste Kapitelargument, ja, deckt für dich eigentlich immer die Argumente aller drei Bände plus die Konkurrenz, wie sie wirklich abläuft, ab. Nein, keineswegs. Ach komm, wer ist denn bei Faschismus und bei Judenmord auf Wertabstraktion gekommen? Das Problem ist nur, dass in der Tat, wenn es um die historische Grenze und um die Frage der Aufhebung geht, dass du in der Tat die Ebene nicht aussparen kannst. Ne? Das ist ja elementar. Naja, weil die historische Arbeiterbewegung, das war ja vorhin mein Nebenargument zu der Frage. Wollte recht geben. Ja. Ja, heute recht aber geben, halt außer in dem Punkt, aber halt wie? Ich will kein Verständnis für die Knalltüten. Ich will sagen, das war ihr Fehler, das sieht man, auch wenn wir es nicht selber dabei waren, es nachträglich sehen, aber das war der Fehler. Aber der hat auch mit der heutigen Krisenlage und ihrer Besonderheiten nichts zu tun. Ich könnte doch den Fehler nicht deswegen gemacht haben, weil sie heute noch nicht dabei waren, wie die Krise ist. Das geht doch gar nicht. Dann kann es auch kein Fehler gewesen sein. Und wenn in die Richtung hast du argumentiert, sehr viel Verständnis für Leute, die wirklich die manche Alternative gegen das Lohnsystem oder gerechter Lohn für ein gerechtes Tagwerk nicht richtig entschieden haben. Jetzt hat auch der Marx sogar schon gewusst, dass das eine Alternative ist und da entscheidet sich alles. Dann kannst du doch nicht sagen, das haben wir noch nicht merken können. Das verstehe ich nicht, wie man Überblickstheoretiker dann plötzlich solche Lapsus sich leistet. Das ist ja Ustamm. Na, also ich würde wenigstens so weit, in Anführungsstrichen, obwohl ich den Begriff auch für fragwürdig halte, aber zumindest so weit materialistisch argumentieren, als eben Menschen, wie der Marx das sagt, ihre Geschichte unter Bedingungen machen, die sie vorfinden. Und zum Beispiel war es so... Ja, aber noch schöner, wenn sie es anders machen. Ja, eben. Nicht? Und diese Bedingungen, die kommen aber auch, die schlagen sich auch nieder und die sind verschieden auf verschiedenen historischen Entwicklungsstufen. Bobby, willst du nie mal politischer Zwischenbemerkung? Jetzt hör halt auf mit dem Scheiß. Welcher Karlauer du da aussprichst? Menschen machen ihre Geschichte unter ihren Bedingungen. Ja, was sollen sie denn machen? Du kannst doch im Altertum eine Geschichte machen unter den Bedingungen der Mikroelektronik. Was willst du eigentlich für einen Schwachsinn da erzählen? Also ich wollte... Die Bemerkung ist überflüssig, die bringt auch nichts zu zum Erkenntnisprozess. Ich wollte erklären, warum ich, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt jetzt muss hier, aber warum ich, wie du sagst, die Knalltüten in Schutz genommen habe, dass sie eben nicht einfach nur Blödsinn verzapft haben oder einem Anspruch nicht Genüge getan haben, den sie anscheinend relativ leicht und locker, wären sie nur auf den richtigen Trichter gekommen hätten, habe ich was von leicht und locker gesagt? Zumindest von dem Bewusstsein nichts her, was der Marx genannt hat, enormes Bewusstsein, das nötig sei, um diese fetischistische Konstitution aufzuheben. Ach, die doch nicht, die fetischistische Konstitution. Erklär mal den Anwesenden hier, mir brauchst du es nicht zu erklären, sonst mache ich auch Philosophie-Seminar mit dir über Fehler der bürgerlichen Wissenschaft. Was ist das? Was ist die Sache, das Substrat, für die du den Namen erfunden hast, fetischistische Konstitution? Wenn Leute arbeiten gehen und schauen, dass sie Arbeit kriegen, weil sie sonst nichts haben und so weiter, redest du vom Bild des Fetischs, wie wenn es eine Sache wäre. Konstitution, ich weiß gar nicht, ein Fußballspieler hat eine Konstitution. Erklär uns das mal, was also du mit solchen Schlagwörtern, die seit 5 Jahren in der Welt rumbetest, überhaupt für eine Sache bezeichnest. Das Wort, der Begriff stammt von Kant. Ne? Ja, eben, und? Ja, war der in der Arbeiterbewegung? Hat er was gewusst? Nein, das war also, ja. Karl, das war offensichtlich auch ein Knallkopf. Ich erkläre gleich, ob er was war, Anna. Nur Fehler in der Königsberger Knopfklopse, so geht auf los. Also ich gebe. Was hat denn der gesagt über die Ästhetik des Wahrnehmens? Was hat er denn gesagt, Kostet war eine richtige Bestimmung. Was hat er denn gesagt über die Operalii? So haben bei dem die Proletarier Kasen. Sagen wir es einmal, was denn? Katzi hat auch über die Neger in Afrika. Ja, und feine Sachen erzählt. Rassistische gesagt. Ja, schon klar. Trotzdem hast du damit nicht einfach das Konstitutionsproblem so als Idioten. Ich sag dir doch bloß, du sagst da einfach Kant. Der stammt von Kant. Deswegen kannst doch du es uns erklären. Du kannst da jetzt nicht den Kant herholen, der ist ja weg. Also erklärst du uns, was ein Konstitutionsproblem ist. Oder fetischistische Konstitution. Ja, beim Kant ist es erstmal auf der Ebene der Erkenntnistheorie und dann auf der Ebene eben der Rechtstheorie. Nicht? Zwei Ebenen. Zwei Ebenen, genau. Tut mir leid, es gibt eben verschiedene Ebenen. Das Problem der Konstitution, dass zum Beispiel in der Erkenntnis, dass du nicht unmittelbar die Dinge wahrnimmst, nicht? Sondern vermittelt durch eine Form. Nicht? Die Form, die du in deinem Kopf selber hast. Ne? Hm? Ja, eine Art Brille, genau. Ne? Ja, ich habe es doch gelesen. Bobby. Bloß ich war nicht auf der Uni. Ja, warum fragst du mich? Aber deswegen dann so muss ich dann hier gleich was halten davon. Warum fragst du mich dann so dumm? Also, ja, also du schließt dich dem so an. So genügsam schließt er dich dem an. Man muss zwei Ebenen haben. Ich schließe mich dem nicht an. Ich bin jetzt einfach jetzt polemisch gegen deine Phraseologie, mit der du dann eine ganze Debatte über Weltmarkt und Krise erschlägst. Fetischistisches Konstitutionsproblem. Wer verrückt? Das aufzuheben, nämlich die Bewusstseinsform, die Wahrnehmungsform, die Handlungsform, die in einem jahrhundertelangen Prozess entstanden ist und auf die Menschen konditioniert worden sind, den Prozess kann man, und den muss man sogar durchaus nachzeichnen, da kann man auch sehen, was der Kant für einen Stellenwert zum Beispiel dabei hatte, ja, ist aber nicht ganz unwichtig, um die Frage zu klären, wie diese Konstitution wieder aufzuheben ist und worin sie überhaupt besteht. Nicht? Also das sagst du uns jetzt, worin sie besteht. Ja, okay, das sage ich jetzt noch. Du weißt das ja, aber... In einem Fehler der bürgerlichen Wissenschaft besteht sie. Ja, das ist meine Antwort, aber ich kann ja erklären. Die Konstitution besteht darin, dass in einem historischen Prozess, in dem natürlich subjektive Motivationen aller Art eine Rolle gespielt haben, hinter dem Rücken, das ist der entscheidende Punkt, das ist die marxische Ausdrucksweise, hinter dem Rücken der Beteiligten über lange Handlungsketten hinweg eine bestimmte ein bestimmtes A priori, also ein gesellschaftliches A priori, eine Form, eine gesellschaftliche Vermittlungsform entstanden ist, in der die Menschen sich daran gewöhnt haben, dass ihre gemeinsame gesellschaftliche Tätigkeit diese miteinander als gesellschaftliche Wesen in Beziehung setzt, dass die die Eigenschaft von der von ihnen eine Eigenschaft der von ihnen produzierten Dinge geworden ist, nämlich die berühmte Werteigenschaft. Dass sie also sich über nicht darüber miteinander in Beziehung setzen, dass sie Institutionen haben, wo sie sich miteinander verständigen, wie sie ihre Potenzen einsetzen im Stoffwechselprozess mit der Natur, die sie entwickelt haben, die wissenschaftlichen Potenzen, die ihre Fähigkeiten, Möglichkeiten, eben arbeitsteilig vorzugehen und so weiter, also eine Gesamtreproduktion zu bilden, dass das eben nicht so läuft, sondern dass das läuft darüber, dass ihre Produkte die Eigenschaft des sogenannten Werts annehmen. Ne? Und das ist nicht einfach nur eine ökonomische Form, das ist gleichzeitig die Art und eine allgemeine Bewusstseins- und Handlungsform, die verschiedene wieder Ebenen, muss ich sagen, aus sich heraussetzt, eben zum Beispiel die Konkurrenzvermittlung, eben zum Beispiel bestimmte Art und Weise, andere Menschen überhaupt wahrzunehmen, eine bestimmte Art und Weise, sich auf die Gesellschaft, deren Teil man ist, zu beziehen, zum Beispiel sich als abstrakt Einzelner auf einen Zusammenhang zu beziehen, über den man weder direkt noch indirekt eine Verständigung herstellen kann. Das ist eine Art und Weise, wie man diese Konstitution erklären kann. Nicht? Ja, und schon vernommen. Und warum brauchst du das? Mehr schlechter als rechte Philosophie, Derivato, ausgerechnet für eine Diskussion über die heutige Art von Geldmarkt, Kapitalmarkt, Krise heute. Na, weil das die Voraussetzung ist. Weil das die Voraussetzung ist. Kommentar. Und es hat insofern. Ja, dann ist aber das die Voraussetzung für alles andere Art. Für Sexualität und Herrschaft und für den Zug, der dann fährt oder nicht, dann ist es die Voraussetzung für alles, also für nichts. Ja, aber das Argument am Anfang war ja, nicht, dass genau das so wahrgenommen wird, dass man, womit du nämlich argumentierst und woran du ständig appellierst, mit erklärten Sachen will ich argumentieren. Das ist der Alltagspositivismus der so konstituierten Leute. Ich bin der Alltagspositivist. Ja, du appellierst an diesen Alltagspositivismus. Ja? Und dieser Alltagspositivismus, das ist ja gerade das Problem, dass nämlich nicht es so einfach ist, dass man aus der Erfahrung der Zumutungen, die dieser Systemzusammenhang zumutet, ja? Dass man aus der Erfahrung so leicht herauskommt in der Weise, dass man sich nun als selbstbewusst konstituiert, als eine Bewegung oder als Subjekt, das nun diesen verinnerlichten Zusammenhang aufhebt. Jetzt ist ja Psychologie auch noch drin. Mensch, jetzt lass halt einmal locker. Jeder, auch du und ich, wissen, dass Leute schlechter oder guter Erfahrungen machen. Um dass die Schlüsse, die sie daraus ziehen, die Deutung, die sie denen geben, ganz verschieden sind. Der eine rennt wegen einer schlechten Erfahrung zu einer K-Gruppe, der andere wählt NPD. Das weißt du haargenau. Und so ein Geschwätz, so ein Formalismus des klassischen Philosophie-Auftünchens, ohne sie überhaupt einmal durchleucht zu haben mit ihren Argumenten. So ein Geschwätz soll dann die Handhabe für die Erklärung bieten. In gewisser Weise. Ist der Kapitalismus ein Formalismus? Und das Problem ist es ja gerade. Also Kapitalismus ist Formalismus, mal, die allerneueste Definition. Ja, du wirst da schlichtweg existenzialistisch. Woran lagst denn? Woran lag's denn, dass eure Agitation völlig ins Leere gelaufen ist? Woran lag's denn? Na, an Kant sicher nicht. Darf ich euch mal unterbrechen? Wenn du agitierst, wenn ich dir einen Fußball in die Hand drücke und du nimmst die Argumente da drin nicht an. Dann liegt es haargenau daran, dass du sie nicht angenommen hast. Es gibt einen anderen Grund. Du hast gemerkt, dass sie verkehrt sind. Gibt es auch noch. Und es gibt einen ganz banalen, und jetzt kommst du mit deiner Konstitution zum Zug, dass ich sage, wir wissen schon, zu welchem Haufen, zu welchem Kollektiv, auf welche Notwendigkeiten sich unser Leben erstreckt, wo wir hingehören. Auf keinen Fall einlassen mit denen. So banale Erklärungen, die willst du durch Konstitutionalitätsgeschwätz ersetzen. Ich hau jetzt noch einmal polemisiert gegen dein richtiges Geschwätz. gegen deine Verphilosophisierung von was ganz hatten, nämlich der Krise und des Kapitals. Jetzt lass doch mal diese Bierzeltagitation. Ach komm, Bierzeltagitation, na, ich ärgere es einfach. Ja, du politische Ökonomie ist eine Wissenschaft über einen Gegenstand mit vielen Bestimmungen, aber das ist keine Philosophie. Das ist mein Bierzeltgeschwätz, wenn es da schon so willst. Bobby, mach das nicht mit. Das ist eine ernste Sache, und wenn du da Physik treibst, darfst du auch nicht auf Kant zurücktreiben. Der hat auch mit Physik nichts zu tun. Ich glaube, es will noch jemand eine Frage stellen. Ja, bitteschön. Vielleicht wäre das ganz gut. Ich möchte mal wissen, ob einer, der vielleicht für dich Sympathien hegt, hier diese Worthülsen überhaupt füllen kann mit, das ist die Erklärung von folgender Sache. Du hast das möchte ich mal wissen. Es geht jetzt 5 Jahre dazu in deiner Veröffentlichungen. Immerzu, Wertabstraktion, fetischistische Konstitution. Alles wird erklärt durch das. Ein ganzer Verlauf von einer kapitalistischen Weltmarktkrise, den haust du unter das abstrakte Zeich. Es kann doch nie die Erklärung sein. Also jeder, der hier heute hier Abend war, hat wohl mitgekriegt, dass ich das nicht daraus einfach abgeleitet habe. Was denn sagst du? Die Argumente waren ganz andere. Nein, jetzt haben wir ein anderes Thema gehabt. Du hast so dumm gefragt, was Konstitution ist. Ja, ich habe nicht dumm gefragt. Ich habe gefragt. Saudumm hast du gefragt. Sehr gefragt euch. Du stellst dich dumm, um also sozusagen bierzeltagitatorisch irgendwelche Punkte zu machen. Ach komm, in Bierzelten wird anders Zeug vergeben. Ich frage mich, was für Leute hier überhaupt sind. Ja? Na halt, Leute. Ja. Was willst du jetzt? Müsst ihr nach einer Publikumsbeschimpfung Herr Kurz, nee, überhaupt nicht, sondern Herr ich Kurz, mich, wenn Sie sich schon fragen, was hier für Leute sind, ich sage Ihnen, was ich für einer bin. Ja. Und mich ärgert das auch total und auch schon ziemlich lange, seit ich Ihre Texte lese, dass ich erstens überhaupt nicht weiß, auf welcher Ebene Sie sich gerade befinden und dass ich hier feststelle, dass Sie heute Abend mir erzählen wollen, dass die marxischen Kategorien sich im Laufe der letzten Zeit in völlig andere verwandelt haben und dass deswegen die Welt völlig anders aussieht. Und das geht so nicht. Und da hat der Held ja völlig recht. Ja gut, dass hier abgerichtete Klaköre sind, ist mir auch klar. Ich kenne den Mann wirklich nicht. Aber, ich kenne den Mann nicht. Ja, okay. Aber das kenne ich ja. Ich dir, was da jetzt mal einen Quatsch machst. Na, ich habe jetzt einfach... Streit dich halt mit mir vor den Leuten, mit Ihnen. Sie wollen mir erzählen, dass ich eine Charaktermaske bin. Sie wollen mir erzählen, dass ich ein Blödmann bin, weil ich jeden Tag zur Arbeit gehe. Und Sie wollen mir erzählen, dass ich diesen Scheiß schlucken muss. Als Scheiß erzählt hat, das denke ich, das müssen hier die Leute entscheiden, die das zugehört haben. Ja, aber dann lass es dem auch über und beschimpft ihn hier als Klakör. Er kennt mich wahrscheinlich nicht persönlich und ich ihn auch nicht. Jetzt hör mal wirklich auf, du bist ja noch schlimmer wie die in Hamburg neulich, also damals. So ein Schmarrn. Ja, okay. Nein, es ist vorbei, der hat ein Urteil gefällt und ich habe keine Frage gestellt. Ich habe gesagt, dass mir diese Ebenenwechslerei auf den Geist geht und dass das völlig unwissenschaftlich ist, was Sie da machen. Das kann ich auch noch sagen. Und wenn Sie unbedingt eine Frage hören wollen, dann sagen Sie mir mal bitte ganz konkret, an welchem Punkt der Kapitalismus aufhören soll, wann wird er aufhören, an welchem Punkt zu expandieren und wann wird er aufhören, weiter zu existieren und wann ist der Punkt oder an welchem konkreten Ding, ich weiß gar nicht, wo Sie das hernehmen wollen, verwandeln sich die marxischen Gesetze plötzlich in völlig andere, als sie bisher waren, vielleicht hinter Marx seinem Rücken? Erzählen Sie mir das. Ich habe überhaupt nicht gesagt, dass es völlig andere Kategorien sind, mit denen wir es jetzt zu tun haben. Ja? Und ich habe ich lasse mich doch hier nicht für dumm verkaufen. Ich habe doch die ganzen Argumente gebracht. Und dass sie euch nicht passen, ist okay. Aber solange jetzt nicht kein inhaltliches Argument mehr kommt, sehe ich überhaupt keinen Sinn in so einer Diskussion in Anführungsstrichen. Deswegen habe ich auch das gesagt mit den Klackhören. Nicht? Aber gut, es war auf Verdacht hin gesagt. Nicht? Und zwar auf Verdacht hin, wenn hier einfach sozusagen stimmungsmäßig ein Urteil gefällt ist, was mit irgendwelchen Argumenten überhaupt nichts mehr zu tun hat. Na, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch Diskussionsbeiträge. Ne? Also, wirklich mein Zettel, ja? Deswegen habe ich dir vorher gesagt, lies ihn bitte mal durch, damit du auch Ahnung hast, worauf ich raus will oder sonst was. War so gemeint, durchaus als Angebot. Ich habe dir sogar gesagt unter uns, ich verzichte auch auf das polemische Getue, aber weil du das jetzt gar so übertrieben hast, ich kann mich da einfach nie beherrschen, das musst du auch mal merken. Ich meine, es ist inadäquat, vielleicht ist das jetzt einmal ein höfliches Wort, mitten in einer Diagnose, wie geht Krise heute, wieder die fünf Vokabeln, dieser Grundsatz, Wertabstraktion und so weiter, haben wir jetzt oft genug polemisiert, einzubringen als das Wert, das Totalproblem, das da drin, dahinter und so weiter steckt. Das halte ich für einfach unseriös, das kann die Erklärung gar nicht bringen. Damit habe ich nichts erklärt. Ja, warum bist du drauf gekommen überhaupt? Ich bin aus dem Grund drauf gekommen, weil es die Voraussetzung ist und weil hier ideologische Barrieren da sind und die Art und Weise, wie Krisentheorie überhaupt wahrgenommen wird, was damit zu tun hat. Das war ganz am Anfang. Ja? Und später, mehr am Schluss, habe ich das nochmal gebracht, nämlich als Problemstellung, dass unter den Bedingungen einer Krise, die eine historische Schranke beinhaltet, auf die Tagesordnung kommt, das, was die Arbeiterbewegung noch nicht auf die Tagesordnung setzen konnte. Mit der haben wir jetzt nicht wieder Arbeiterbewegung. Ja, die hast du dann als Knalltüten und so weiter abgetan. Weil es damit nichts zu tun hat. Ja, also die Arbeiterbewegung hat versagt, solange es die heutigen Umstände noch nicht gegeben hat. Damals hat sie schon die Alternative gegen Lohn, gegen Geld verdienen und so weiter gehabt, statt versuchen, sich zu einem Staatsbürgersubjekt mit Rechtsanspruch auf Geld verdienen zu mausen. Das weißt du sehr genau. Das hast du vorhin sogar erläutert, dass das wahrscheinlich der ganze Erfolg der Mission der Arbeiterbewegung war, dass sie als Klasse im kapitalistischen Staat, im System halt rumlaufen. Ja, das ist eine historische Frage von einem bestimmten Punkt. Ich habe keine Frage, ich habe eine Antwort gesagt. Es waren, du hast überhaupt keine Antwort gesagt. Es jetzt habe ich gerade ein Urteil gefällt. Ungefähr, sagen wir mal, vom 16. bis Jahrhundert, bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts gab es in der historischen Entwicklung, in der das Kapital entstanden ist und sich als Vergesellschaftungsform durchgesetzt hat, gab es jede Menge Bewegungen, die aber noch keine Arbeiterbewegung war, die auch gar keine Arbeiterbewegung sein wollten. Das waren Leute, die sich von ihren Bedingungen aus und von ihrem Standort aus dagegen gewehrt haben, zur Arbeiterklasse gemacht zu werden. Die diese ganzen Disziplinierungen noch gar nicht drauf hatten, ja, die für die Fabrikarbeit zum Beispiel notwendig waren. Und das ist niedergemacht worden. Das war ein Teil dieser langen Durchsetzungs- und Disziplinierungsgeschichte und von einem bestimmten Entwicklungsstand an, eben der mit der Industrialisierung eingesetzt hat, in der zweiten Hälfte dann vor allem des 19. Jahrhunderts, war das durchgesetzt. Da entstand dann die Arbeiterbewegung in gewisser Weise, könnte man mit der Autonomia zum Beispiel sagen, das war einerseits auch eine Niederlage, nämlich diese ich denke, dass die Leute von der Autonomia da recht haben. Das war sozusagen eine historische Niederlage der Leute, die allerdings von einem Standpunkt aus, da würde ich die Autonomia wieder kritisieren, was man nicht im Nachhinein verherrlichen kann oder wo man nicht vor allem nicht was draus ziehen kann für heute, weil es eben Leute waren, die wollten ihre handwerklichen, agrarischen Produktionsbedingungen, in denen es ihnen besser ging als in der langen Industrialisierungsgeschichte. Die wollten sie erhalten. Ja? Und auch die familiale Produktionseinheit, nicht? Was anderes konnten sie sich gar nicht vorstellen. Ne? Darf ich mal unterbrechen? Ja. Moment, er hat jetzt so viel geredet, jetzt sage ich auch nicht, wie ich das sehe. Ich habe nicht so lange geredet. Ja? In dem Maße, wie dieses Kapitalverhältnis durchgesetzt war und auch die Disziplinierung bis zu einem gewissen Grad eben nach dieser langen Disziplinierungsgeschichte verinnerlicht war, fing die Arbeiterbewegung an, auf dem Boden des Kapitals zu agieren, weil den Leuten erstens mal nichts mehr anders übrig blieb, zweitens, sie hatten gar nicht mehr das Bewusstsein der Leute aus den vorherigen sozialen Bewegungen. Sie waren bereits eben bis zu einem gewissen Grad als Charaktermasken des variablen Kapitals entwickelt und vor allem die Ideologen, übrigens Marx selber eingeschlossen, auch die marxische Theorie enthält da noch bestimmte Elemente dieser Disziplinierungsgeschichte als positive. Ja, die kamen ja auch aus dem Liberalismus. Ja, Marx, Engels Ich komme aus Michelin, was hat denn das mit meinen Argumenten zu tun? Moment. Moment. Das hat Dorf in Oberfranken. Es hat durchaus was damit zu tun. Ja, die ganzen Leute, wie der August Bebel zum Beispiel, das waren alles Leute, die gewissermaßen, man könnte es ironisch so sagen, aus der Sonntagsschule des Liberalismus kamen. Ja? Die hatten mit den früheren Sozialbewegungen, noch viel militanteren Sozialbewegungen, gar nichts mehr zu tun. Die haben eben andere Bedingungen vorgefunden und unter der Bedingung, dass das Kapital expandieren konnte, so wie ich es vorhin versucht habe zu schildern, haben sie angefangen, ziemlich logisch und konsequent aus ihrer Sicht heraus und aus ihren Bedingungen heraus, eben diesen Kampf auf der gewerkschaftlichen Ebene für eben den gerechten Lohn fürs gerechte Tagewerk innerhalb des Kapitalverhältnisses zu führen. Und das hatte einen Schub hinter sich, in dem das durchaus ja auch zu Erfolgen, in Anführungsstrichen, halt im systemimmanenten Sinn geführt hat. Ja? Und das war sozusagen der Horizont ihrer Interessen und ihrer Möglichkeiten, die sie da gesehen haben. Ne? Und mein Argument war, dass wenn heute unter den Bedingungen sozusagen am Ausgang dieser ganzen Entwicklung diese Wertverwertung an eine absolute historische Grenze stößt, ja, dann kommt neu und in anderer Weise, nicht mehr natürlich in der Weise der Luditenbewegung, meinetwegen des frühen 19. Jahrhunderts oder Ende des 18. Jahrhunderts, kommt neu das Problem auf die Tagesordnung gesetzt, aus dieser Wertverwertung rauszukommen und in einer anderen weitergehenden Weise, als es die historische Arbeiterbewegung gemacht hat und überhaupt machen konnte, diese Frage nieder mit dem Lohnsystem in einer anderen Weise zu stellen, übrigens als es auch der Marx konnte, weil der hat ja in der Mitte des 19. Jahrhunderts auch nicht sehr viel darüber sagen können. Nicht? Er hat nur den Verein freier Menschen, Wir sollten hier jetzt wirklich mal einen Punkt machen und den Leuten, die noch eine Frage stellen wollen, die Möglichkeit geben, das zu tun. Und das war jetzt der Beitrag zur Krisenerklärung heute. Vielleicht danach können ja auch die Leute, die noch weiter diskutieren wollen, das oben weiterhin tun. Also dass wir hier vielleicht wirklich noch ein paar abschließende Fragen stellen und dann zum Ende kommen. Ja, meine abschließende Frage ist die, ich nehme die letzten zwei Sätze auf von dir eben, ne? Einleitung war ein ziemlich karochomäßiger Loginger, dass wenn das so ist, dass wir heute eine andere Situation haben, dann folgt daraus. Die ganze Zeit ist nicht geklärt worden, dass dieses Wenn auch wirklich stimmt. Haben wir denn eine andere Situation? Wenn das stimmt, dann kannst du deine Schlüsse ziehen. Aber das Wenn ist nicht geklärt, sondern den ganzen Abend über hast du so geredet, dass du immer mit dem Wenn argumentiert hast. Wenn das so ist, wie ich behaupte, dann ist die Krise heute eine ganz andere als sonst. Da schließe ich mich meinem Vorredner an, der auch nochmal gefragt hat, wo sind die Argumente dafür, dass sich hinter dem Rücken, wie auch immer, was ganz anderes durchgesetzt hat als das, was bisher schon gewesen ist, dass die Verlaufsform eine andere ist, wie jeden Tag. Das war klar. So, aber dass das ein allgemeines Argument dafür sein soll, dass hier und heutzutage ganz was anderes los sein soll, als was der Olle schon mal erzählt hat, oder was du auch die ganze Zeit wiederholt hast, wie nämlich Krise ausschaut, wie sie bewältigt wird und auf welchem Rücken, und zwar bewältigt wird. Ich habe zwei Worte immer gehört von dir, die hießen absolut und relativ, aber erklärt hast du sie nie. Wo soll aus dem Relativ ein Absolut geworden sein? Geht nicht mehr? Wieso? Also abschließendes Wort war das, ne? Zum Nachdenken. Ja, wenn dann weiterhin kein Diskussionsbedarf mehr besteht, sollten wir das hier schließen. Und wer noch weiter diskutieren möchte, kann mit nach oben gehen. Also in kleinerer Runde. Okay, ich möchte noch was zum Bobby Song zum Abschied. Ich habe es immer so gehalten. Schauen wir mal, wir haben das Thema Krise. Es kann aber auch Arbeiterbewegung sein. Und dann ist das ein Gegenstand. Dann wird er erklärt und aus der Erklärung gehen. Die Willensäußerung derer, die die Erklärungen akzeptieren, die sagen, genau so ist es. Und das kann, muss, will ich dagegen tun. Immer so ist es kalt. Und bei dir habe ich heute dann doch noch, trotz aller Angebote, eine riesen Befangenheit vorgefunden. Und diese Befangenheit lässt sich einfach sagen, wer mitten in einer theoretischen Auseinandersetzung über, wie gehen Weltmarktkrisen am Beispiel der deutschen Nation heute, wie ist dieses Zeug, nie sich an die Erklärung des Stoffes macht, sondern schnurstracks auf das Thema zusteuert. Ich rede jetzt über die Befähigung oder Nichtbefähigung der arbeitenden Klasse, diese Verhältnisse aufzulösen, zu bekämpfen. Also noch bevor er sie erklärt hat und andere ein wenig einstimmt auf, Leute, so funktioniert der Kapitalismus jetzt. Der ist befangen, der hat immerzu dasselbe Thema im Kopf. Du hast auch dreimal heute wieder das Stichwort gesagt, dieser Leute mit ihren Arbeiterbewegungskommunismus. Ja, welchen anderen soll es denn geben? Du gerierst dich immer noch als linker Redner, als linker Diskutant und hältst gar nichts mehr davon, dass es eine Notwendigkeit gibt, gegen den erklärten Zirkus vorzugehen, dass man ihn begreift und was man, wie hast du Notwendigkeit dagegen anzugehen? Mir reicht das jetzt schlichtweg. Also eins mache ich jedenfalls, ich vermenge nicht theoretische Erörterung und Diskussion mit Agitationsphrasen. Ja. Mit welchen denn? Ja, also, du solltest dir mal selber zuhören. Na und? Erzähl doch mal was über den Kredit, was richtig ist. Erzähl doch mal, wie der Kredit funktioniert. Naja, das hat er vertraut. Ich habe von Theorie gesprochen. Theorie gibt keine Gründe dafür ab, dass man irgendwie sich negativ stellt zu dem, was man da erklärt hat. Na, da wirst du ein Problem auf. So in der Theorie. Das ist ja eben, das ist da bereits vorausgesetzt. Aber das kann der Vorteil der Arbeiterbewegung ist, das haut jetzt rein, also muss ich da wirklich sagen. Ja, also der kann das eins muss ich sagen, also, für uns, das ist gut. Ich habe mich, ich fühle mich also sozusagen... Ungerecht behandelt. Nein, überhaupt nicht. Ist auch richtig. Ich habe das Gefühl, dass ich also wirklich... ziemlich viel Geduld hier aufbringen musste. Ne? Na, und das muss man, wenn man diskutieren geht. Na, ich hör mir das also ein zweites Mal nicht an, muss ich ehrlich sagen. Ja, und gehst du halt zu einem anderen. Du verstehst, das ist doch der Witz, wenn verschiedene Meinungen sich öffentlich auseinandersetzen, da muss man Geduld haben, das ist mir auch noch zu überklagen. Was gibt's denn eigentlich? Es ist ausgeufert einfach. Hast du die polemischen Bemerkungen gehört? Dann beurteilt die und nicht, dass ich polemisiert habe. Was ich polemisiert habe. Und wenn du da Fehler entdeckst, dann sag sie mir. So halten wir es hier. Nicht, wer ist brav, wer ist höflich, wer nicht. Bitteschön. Da könnt ihr raus, ne? In deiner Konstitutionsgesellschaft mit dem Fetisch. Da sagen sie alle bitte und danke. Das habe ich gedacht, bleibt mir beim Bobby erspart. Jetzt kommt der Scheiß auch noch. Dann such halt die Fehler in der Polemik, dann haben wir es doch, dann haben wir gleich noch eine Diskussion. Denke, und nicht der hat polemisiert. Wozu sitze ich denn hier? Schluss, okay? Ach, mach Schluss, aber jammern hier so. Polemik ist der falsche Ausdruck, muss man sagen. Aber okay. Und du gehst jetzt an und schreibst den nächsten Artikel über den Arbeiterbewegungskommunismus, der tot ist. Bobby, gib's doch zu, weiter ist doch für dich nichts rausgekommen. Aber lies wenigstens die Seiten noch durch, ob du die Sache über den Weltkredit stimmt. Also einen Erkenntnisfortschritt habe ich nicht gemacht. Durch das. Na, weil du noch nie einmal durchstudiert hast. Wenn du über dasselbe wie ich redest, die Finanzmärkte, redest da immer eine Funktion, die sie für dein Argument haben. Und ich rede erst einmal über die Sache. Die verunmöglichen die Arbeiterbewegung, weil sie einen neuen Typus Krise auf die Tagesordnung setzen. Die Produktivität ist und so weiter immer eine Funktion davon. Und das ist ein typisch bürgerlich-wissenschaftlicher Fehler. Und ich bin einfach polemisch, das kann ich dem Knaben noch sagen, das ist ganz einfach gegen die Verphilosophisierung einer ökonomischen oder Erklärung des Imperialismus. Da will ich kein philosophisch Schmarr hören. Das ist eine harte Tatsache in der Welt. Das ist eine Konstitution. Also, mein Dank. Karl, ich glaube, ihr habt euren Abgesang schon angedeutet. Es ist was. Ohnmacht dem anderen vorzuwerfen. Nee, nee, Ohnmacht ja. Nicht der Gesellschaft, sondern Ohnmacht in der Idee, was heute... Ja. Theorie ist, wenn man 5 lateinische Vokabeln immerzu wiederholt, bei jedem Gegenstand. So schon gemerkt.